2b 1. Sie hat den Kaufvertrag unterschrieben. Ihr Kollege hat sich dieser Entscheidung untergeordnet. 2. Wir haben die Produktideen überarbeitet. Dann sind wir zum nächsten Thema übergegangen. 3. Für den neuen Job ist er umgezogen. Die Stelle umfasst viele interessante Aufgaben. 4. Die Bewerberin hat das Assessment Center erfolgreich durchlaufen und sich am Ende durchgesetzt. 5. Bei der Besprechung habe ich die Geschäftspartner wieder getroffen. Sie haben ihr Angebot wiederholt.